herzlich willkommen zum Uncast Episode 785, wenn die Ankündigung floppt. Ja, das wird heute ein Thema sein, aber erstmal kurz zu der letzten App der Woche. Das war ja Other Half, AI Anime Friend. Und da bin ich auf, naja, sagen wir mal, auf ein Problem reingefallen von diesen AI-Systemen, das wohl nicht so selten ist. Sieht am Anfang sehr gut aus, aber ich muss ein paar Sachen berichten. Bleibt App der Woche, weil es immer noch in dem Bereich das Beste ist, was man, sag ich mal, ausprobieren kann, ohne dass man dafür ein Vermögen bezahlen muss. Bleibe ich dabei, aber eins muss ich sagen, die Funktionen oder die Qualität der AI an sich ist nicht ganz so hoch, wie man sich das erstmal vorgestellt hat, wenn man das kurze Zeit benutzt hat. Im Verlauf von dem Ganzen stellt man fest, also erstmal, das ist zu stark themenbezogen. Es ist zwar schön, dass ein Char, den man auswählt, einen Hintergrund hat. Das ist auch absolut wichtig. Aber der Char oder die AI bleibt bei diesem Hintergrund zu heftig. Ja, also hier habe ich da diese Fantasy-Figur gehabt, die in so einem Battle da ja halt schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und egal, was man sagt, egal, was man tut, immer kommt die wieder auf das Gleiche zurück. Ja. Dann sieht man auch, dass es wirklich ganz klar auf AI Anime Friend abgezielt ist und vielleicht ein bisschen zu übertrieben schnell. Also ihr könnt quasi ein Char auswählen und könnt da gleich eine erotische Diskussion anfangen und könnt da gleich drauf hinarbeiten. In 5 Minuten habt ihr virtuellen Sex mit der. Ja, das ist zu flach alles. Ja, das ist Unsinn eigentlich, ganz ehrlich. Und deswegen, ich bleibe dabei, es ist App der Woche, aber es ist bei weitem nicht so gut, wie ich in der Vorstellung das gesagt habe. Und das als echte AI zu benutzen, wo einem auch tatsächlich mit richtigen Infos und allem Möglichen zur Seite steht, das ist es dann eher nicht. Es ist eher eine Spielerei, um sich zu unterhalten. Das war eigentlich schon alles. Okay, also so viel zu dem Thema mit Other Half und jetzt komme ich zum eigentlichen, zu den eigentlichen Themen für heute. Da wäre zum Beispiel Gorilla Glass, ja, diese Corning, Firma Corning, die ja das Gorilla Glass herstellt, hat ja von der EU einen auf den Deckel bekommen, wegen, unfairen Wettbewerbsbedingungen, die sie eben den Kunden hier vordiktiert haben. Und jetzt lenkt Corning erstmal ein und verfasst die Verträge mit den OEMs, also mit den Herstellern von Smartphones, verändert die ganz deutlich. Es gibt keine Exklusivitätsklauseln mehr zum Beispiel, ja. Und es dürfen auch im europäischen Wirtschaftsraum keine Abnahmequoten mehr auferlegt werden. Auch das war kritisiert worden. Und etliches mehr. Das heißt, hier gab es einige sehr interessante Sachen. Und auch interessant, bei Durchsetzung von Patentrechten muss ich jetzt Corning auf quasi den Ansprüchen, die aus ihren Patenten selbst entstehen, beschränken. Und das sollte ja eigentlich schon mal ganz klar sein, aber das war hier so nicht der Fall. In diesen Verträgen war da mehr gefordert worden und das geht eben nicht. Und somit hat eben die EU hier etwas bewirkt wieder mal, ja, was Positives bewirkt. Und ich denke, das tut gut. Allerdings muss ich auch ganz klar sagen, die Hersteller müssen endlich aufhören, nur Corning mit Gorilla Glass als einzige Alternative zu sehen. Mittlerweile gibt es Dutzende Hersteller, die, tut mir leid, meiner Meinung nach mindestens genauso gute Produkte anbieten wie Corning in diesem Bereich. Und da muss man halt auch mal ein bisschen Mut zeigen und sich was anderes aussuchen. Und wenn man ein gutes Produkt hat, dann kann man das sicherlich auch tun. Und sind nicht nur die Großen aufgerufen, aber natürlich im Speziellen die, dass die vielleicht hier sich mal verabschieden von Corning Gorilla Glass und stattdessen mal einer von den vielen sehr, sehr guten Alternativen benutzen. Das hilft dem Markt jedenfalls deutlich mehr als eine EU-Richtlinie oder eine EU-Beschwerde, die dann hier jetzt für 9 Jahre sorgt, dass die Verträge einigermaßen fair sind. Sorry, also das könnte man anders handhaben. Von den Firmen her. Gut, die Galaxy S23-Serie ist gerade unter Beschuss von den Leuten, die eins gekauft haben, denn nach dem Update auf die One UI 7 ist die Kameraqualität offenbar bei den Leuten stark gesunken. Das ist teilweise sogar so heftig, dass einige die Kamera als jetzt unbrauchbar bezeichnen, obwohl das vorher ein ziemlich gutes System war für diese für Bilder zu machen. Das ist schon ziemlich traurig. Auch bei Reddit wird hier einiges losgetreten in dem Bereich, ja, dass die Kamera eben sehr stark verschlechtert wurde mit dem neuen Update. Einige behaupten sogar, man kann überhaupt keine vernünftigen Langdistanz-Szenarien mehr aufnehmen, ja, ohne ein sehr starkes sogenanntes Blur in den Fotos, also ein Verwisch-Effekt. Und damit wäre das Ganze vollkommen sinnlos, diese Kamera. Man hat also eine gute Kamera kaputt gemacht, offenbar bei diesem Update. Ehrlich gesagt, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Natürlich kann man hier Samsung keine Absicht unterstellen und hoffentlich wird auch von Samsung hier schnell reagiert werden, weil das kann ganz schnell eine ganze Produktreihe kaputt machen, wenn die Leute das Vertrauen in sowas verlieren. Denn wer kauft sich dann jetzt noch ein S24? Oder so, ja, wenn, oder S25 dann, wenn hier klar wird, dass vielleicht dann irgendwann die Kamera downgegradet wird per Software, das geht ja nicht. Und ein Schelmer Schlimmes dabei denkt auch natürlich, wie gesagt, man könnte fast meinen, ja, die Kameras, naja, wie gesagt, ich will ja Samsung erstellen, aber da kommt halt der Verdacht auf, dass das gar nicht so unabsichtlich passiert ist. Das ist reine Spekulation, aber und ich glaube auch nicht, dass das Samsung macht. Da wären sie eigentlich ziemlich bescheuert, wenn sie das machen würden. Das glaube ich nicht. Aber es drängt sich halt der Verdacht auf. Ich denke, Samsung muss hier ganz, ganz vorsichtig sein in Zukunft, dass sowas nicht nochmal passiert und dass so schnell wie möglich die S23-Geräte, die Galaxy S23-Geräte wieder mit einer vernünftigen Kameraqualität versorgt werden durch ein Software-Update. Sonst wird das Ganze ziemlich stark zurückfallen und die Leute verlieren ruckzuck das Vertrauen in so eine Marke. Das Xiaomi 16 Ultra, das ist ja so langsam im Kommen. Na? Ja, genau. Das heißt, im Februar nächsten Jahres wird so ungefähr erwartet, dass das Xiaomi 16 Ultra kommt. Aber es sind schon einige Details bekannt. Und es soll offenbar, Versprechen haben wir schon viele gehört, aber so bin ich mal gespannt, einen neuen Meilenstein der Fotografie mit Smartphones setzen. Ja, hört sich sehr interessant an. Da soll ich also gut was tun. Ehrlich gesagt, das sollte jetzt langsam auch tatsächlich passieren, dass wirklich mal was kommt in dem Bereich. Es sind sehr viele Versprechungen gemacht worden. Es sind zwar einige sehr gute Kamerahandys mittlerweile rausgekommen, aber sie hängen halt trotzdem den Erwartungen, was so versprochen wird, deutlich zurück. Und ich denke, hier müsste mal, oder ich hoffe, dass Xiaomi hier mit dem 16 Ultra dann endlich mal auch den Worten Taten folgen lässt und ein exzellentes Kamerasmartphone herausbringt. Denn das ist einer der Hauptaufgaben von einem Smartphone geworden, Kamera, die Bilder zu machen. Ja, das ist eigentlich die Hauptaufgabe mittlerweile bei vielen. Und der letzte Leak, ja, dann werden wir sehen, ob was davon richtig ist. Es soll auf jeden Fall 1 Zoll 50 Megapixel Hauptkamerasensor drin sein und ein 200 Megapixel Periskop-Telefotosensor, ja, mit bis zu fünffach optischem Zoom. Und dazu kommt auch noch eine 50 Megapixel Sony LYT600 Ultraweitwinkelkamera, ja, und auch die Front-Facing-Kamera soll 50 Megapixel haben. Also insgesamt ein sehr, sehr gutes Paket. Ob wir die 7500 mAh Batterie kriegen, das werden wir sehen. Ja, abzuwarten, ob nicht hier wieder hier gespart wird für die EU-Version. Ja, und das wäre natürlich übel, weil gerade bei so einem Gerät braucht man natürlich auch entsprechend lange Betriebsdauer, weil Kamera schluckt Saft und wenn das die Hauptaufgabe ist, dann ja, ist das Handy relativ schnell leer, wenn zu kleiner Akku verbaut wird. Google hat ja ein umstrittenes Update gemacht für einige alte Pixel, darunter das Pixel 6a und auch andere, also ich glaube auch Pixel 4 war davon betroffen, aber jetzt geht es hier um das Pixel 6a. Da wurden schon Bedenken laut, dass nach dem Update die Handys wärmer werden als vor dem Update. Und das Update war eigentlich dazu da, dass die Akkus, die schon eine gewisse Laufzeit haben, von der Kapazität beschränkt werden, so dass die Gefahr, dass der Akku Probleme macht, geringer ist. Und jetzt ist genau das Gegenteil passiert. Jetzt ist ein Pixel 6a auch in Flammen aufgegangen, ja, das eben dieses Update schon hatte, wie ich das verstanden habe. Und der Besitzer ist nicht begeistert. Das Teil war am Bett gelegen und ihm ist glücklich nicht viel passiert, außer ein bisschen Atembeschwerden durch die Dämpfe, die er eingeatmet hat und so. Aber ansonsten, ja, ging's noch. Da habe ich gesagt, Glück gehabt, ne? Aber jetzt stellt sich hier die Frage, was heißt das? Ich denke, Google müsste ganz schnell reagieren und müsste da einen Rückruf starten oder ähnliches. Es gibt übrigens auch tatsächlich einige Programme, bei denen man entweder 100 Euro für das Handy kriegt oder eben den, ich glaube, einen Akku ausgetauscht. Ich weiß nicht genau, da müssen wir mal nachgucken. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt hier für Europa zählt. Ja. Auf jeden Fall ist sich Google offenbar ein Problem bewusst, deswegen auch dieses Update. Bei allen Akkus, die über 400 Ladezyklen hatten, ja, und wie gesagt, man bekommt zumindest in den USA auch ein kostenloses Batterie-Upgrade bzw. Replacement, wenn man über 375 Ladezyklen hat bei diesem Google Pixel 6a Phone. Insgesamt gesehen sollte man jetzt zwar keine Panik kriegen, aber ehrlich gesagt, das Gerät sollte man schon auch zu Google retournieren oder entsprechend diese Programme in Anspruch nehmen. Denn das ist gar nicht so unkritisch teilweise. warum die Updates offenbar nichts bewirken oder hier in dem Fall zumindest nichts bewirkt haben, ist auch fraglich und vor allem, warum einige User berichten, dass das Gerät nach dem Update deutlich heißer wird als vor dem Update. Das hört sich noch schlimmer an. Und das, da drängt sich auch hier der Gedanke auf, dass Google wirklich das Update verpatzt hat und alles nur noch schlimmer gemacht hat. Das ist ehrlich gesagt, würde mich das nicht wundern, weil Google hat dann im Moment gerade einen Lauf an Updates, die Sachen verschlimmbessern. Ich sage nur Google Fotos, das Chaos geht weiter. Übrigens zu dem Thema Google Fotos, ja, also mit Google Pixel 6a sind wir damit durch, aber mal Google Fotos jetzt. Jetzt hat Google Fotos bei mir diese Ultra HDR-Funktion drin, seit ungefähr einer Woche. Ich habe extra mal nichts gesagt, weil ich gedacht habe, okay, das wird vielleicht wieder wie das letzte Mal nach ein oder zwei Tagen abgeschaltet. Aber diesmal ist es drin und es scheint auch soweit zu funktionieren. Das Bilderformat ist mir immer noch ein Rätsel. Eigentlich müssten die Bilder größer sein, wenn man sie in HD switcht, ja, oder umkonvertiert. Die werden sogar kleiner und da habe ich natürlich Bedenken, dass die Originalqualität der Fotos irgendwie, schlechter wird. Das könnt ihr ganz einfach mal gucken, wenn ihr zum Beispiel beim Fotoeditor von Google Fotos irgendetwas ändert, nur eine Kleinigkeit. Also ihr ändert hier wirklich nur eine winzige Kleinigkeit und speichert dann das ab, Save Copy. Und dann vergleicht ihr mal die Größe von der abgespeicherten Kopie ist wesentlich kleiner im Normalfall als das Originalfoto. Zumindest ist es bei mir beim Sony Xperia 1 Mark 6 so. Das heißt, da gehen Informationen verloren. Jetzt ist aber HDR, das sollte eigentlich noch zusätzliche Informationen dazukommen. Und dann wird das kleiner. Also das ist wirklich äußerst beunruhigend, sage ich mal. Und ehrlich gesagt, nicht ganz nachvollziehbar. Ja. Von daher muss ich weiter dranbleiben, das Ganze weiter testen, inwiefern diese Bilder auch dann, sagen wir mal, auf anderen Geräten zu verwenden sind. Ich weiß ehrlich gesagt momentan nicht genau, was da gemacht wird, was da los ist, warum das so ist. Es ist nur beunruhigend, dass ich, wenn ich diese Bilder konvertiert habe, muss ich mir entweder das Original auch noch aufheben, was natürlich dann fast doppelter Speicherplatzbedarf heißt. Oder ich lösche das Originalfoto. Aber das mache ich halt in dem Fall sehr ungern, denn es ist offensichtlich, dass die HDR-Version eben kleiner ist und damit weniger Informationen beinhaltet, obwohl sie eigentlich mehr Informationen beinhalten müsste und größer werden müsste. Sehr, sehr seltsam alles. Das heißt aber, im Endeffekt für wichtige Bilder ist das sowieso nicht zu benutzen, ja? Wenn man das nicht alles doppelt abspeichern will. Das nervt ziemlich arg. Ich weiß nicht auch, warum hier Google diesen Weg gegangen ist. Lustigerweise kann ich, wenn ich das übers iPad diese HDR-Funktion nutze, dasselbe eben wie bei Ultra HDR auf dem Android-Smartphone, wird keine Kopie abgespeichert, sondern ein reversibles Gesamtbild bei Google Fotos als Backup. Und damit wäre ich zufrieden. Damit hätte ich dann keine zwei Bilder bei mir drin, ja, aber ich könnte es rückgängig machen und zum Originalbild jederzeit zurückkommen, ja, wenn Bedarf besteht. Das wäre gut. Stattdessen kann ich bei Android nur eine Kopie abspeichern und das ist einfach nicht okay. So, also es bleibt weiter frustrierend, auch mit aktivierter Ultra-HDR-Funktion. Nochmals, weil ich habe gesehen, im Internet gibt es ein totales Missverständnis. Das hat nichts mit HDR-Fotografie zu tun, wo man drei Bilder quasi aufnimmt, ja, unterbelichtet, überbelichtet und normal belichtet und dann da irgendwie dann zusammensetzt elektronisch und dann daraus ein ein Bild mit sehr viel Farbtiefe macht, nein, sondern damit ist gemeint mit Ultra-HDR, dass das Bild auch tatsächlich als HDR-Bild dargestellt wird auf dem Screen. Ja, das ist wie beim TV-Gerät, wenn ihr einen Film anguckt in Ultra-HDR, ja, oder HDR, dann hat er eben, weiß ist richtig hell und schwarz ist richtig dunkel und nicht so gräulich oder das Weiß irgendwie, ja, so fade, sondern das knallt richtig. Das heißt, der Farbumfang vom Display ist dann größer. Aber das geht natürlich nur, wenn ihr auch ein HDR-Material habt, das auf diesem Display angezeigt wird. Viele Smartphone-Displays, auch hier das Sony Xperia, haben natürlich ein solches HDR-Display und können damit tatsächliche HDR-Inhalte anzeigen. Aber das geht nur, wenn das Foto auch dann HDR im HDR-Format für den Screen abgespeichert ist. Das ist eben das Ganze hin und her. Also es hat nichts mit HDR-Fotografie zu tun, sondern es ist die HDR-Darstellung des Bildschirms, die da ausgenutzt wird. Und die Ergebnisse sind dann natürlich äußerst faszinierend. Das belebt die Bilder, ohne die zu verfälschen, belebt die richtig, so dass man dann eben einen richtig großen Farbumfang wahrnehmen kann, insbesondere eben bei hellen Flächen. Gut, weiter geht's zu Honor. Auch die machen mit den Kameras jetzt ernst und bereiten ein neues Flaggschiffgerät vor mit einer Dual 200 Megapixel Kamera. Das wird das erste Smartphone, das es gibt mit einer Dual 200 Megapixel Kamera. Äußerst interessant. Dann hoffe ich inständig, dass die auch sehr gute Objektive, also Linsen nutzen dafür, damit das dann nicht kaputt gemacht wird durch die entsprechende billigen Linsen, die eventuell zum Einsatz kommen könnten. Es wird erwartet, dass ein natürlich Hauptsensor mit 200 Megapixel und eine Periskop-Telefotokamera mit 200 Megapixel dann eben verbaut wird. Somit könnte man dann wirklich sehr hochauflösende Bilder machen, insbesondere wenn man dann eben hier den Zoom benutzt. Das könnte ziemlich fantastisch werden, aber wir werden sehen. Bisher ist es jedenfalls noch ein Gerücht. Und gucken wir mal. Ich habe ja letzte Woche von einem Smartphone hier gesprochen, das so viel Power hat, also akkumäßig Power. Auch diese Woche gibt es eins, 28.000 mAh Akku. Das heißt natürlich, das Ding ist dick, aber was bei dem letzten, das ich euch vorgestellt habe, das war ja ein Dogi oder Dugi, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, Telefon. Und da hatte ich ja gesagt, das hat eine Infrarotkamera. Nicht Infrarotkamera, sondern eine Night Vision Kamera, die aber halt mit Infrarot quasi, also infrarotsensibel ist. Jetzt gibt's aber noch hier eine zusätzliche Funktion beim Fossibot. Das hat tatsächlich eine Infrared White Night Vision Kamera drin, die etwas stärker arbeitet. Das heißt, es ist hier keine zusätzliche künstliche Lichtquelle erforderlich und trotzdem kommt man damit in vollkommener Dunkelheit zu guten Ergebnissen. Das heißt, eine richtige Infrared Night Vision Kamera, ähnlich wie diese FLIR-Kameras. Ja, und das ist dann richtig spannend. Da würde ich gern mal das Ganze in verschiedenen Szenarien ausprobieren, wie das wirkt. Ja, interessant. Also hier muss ich sagen, hier steht Starlight Night Vision, ja, die fügt quasi astronomisches Licht zusammen und macht und filtert damit quasi dann ein Bild raus. Das heißt also, Das ist schwierig zu erklären. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel jetzt im Dunkeln seid, im Wald, oder ja, sagen wir mal, ihr seid im Dunkeln im Wald, dann ist der Wald nicht wirklich dunkel. Zumindest nicht, wenn ihr im Infrarotspektrum schauen könnt. Ja? Dieses Restlicht, wie das auch gern genannt wird, Restlicht, das wird hier durch so eine Night Vision Kamera gesammelt, ja, und dann eben reflektiert, beziehungsweise aufgenommen, das reflektierte Licht, das gesammelt wird. Und da genügt dann eben schon entsprechend Sternenhimmel, übrigens auch Bewölkung zählt, weil die Bewölkung reflektiert ebenfalls Licht. Ja. Damit wird eben das Ganze taghell, obwohl es in vollkommener Dunkelheit aufgenommen wird. Also richtig genial. Und wie gesagt, hier auch 28.000 mAh Akku. Damit ist das Teil natürlich auch zur Selbstverteidigung bei Nacht im Wald geeignet. Ja, Scherz, aber trotzdem, das Ding ist ein Trümmer. Ja. Und auch das Teil kommt mit dem Dimensity 7300 5G-Chip raus. 12 GB RAM, 512 GB Storage, erweiterbar mit Micro-SD-Karten-Storage auf bis zu 2 Terabyte. Und das ist also alles sehr, sehr spannend und ist ungefähr wie das Doogie. Ich denke mal, dass die ziemlich baugleich sind, bis eben die Kamera, dass hier das geändert wurde, ein anderer Sensor reingepackt wurde. Und deswegen ist das Ganze dann auch sehr interessant hier für diese Leute, die das zum Beispiel unterwegs brauchen. Das ist schon nicht schlecht. Als Geocacher kann man sich das eigentlich nur wünschen, was ihr da sehen könnt, wenn ihr Nachtcache macht im Wald mit so einer Restlichtkamera, ist einfach faszinierend. Ihr werdet Tiere sehen, die habt ihr noch nie zuvor vors Auge bekommen. Das ist unglaublich. Und auch wenn ihr mal dann schlimme Geräusche hört, dann sind es meistens nur Frösche, die durchs Laub hüpfen und so. Naja, so ist es. Gut, nächstes Thema, Google Fotos nochmal. Ich habe mich ja, wie gesagt, da mittlerweile ein bisschen auf die Negativseite gestellt, weil das Google Fotos Team das einfach nicht auf die Reihe bekommt, vernünftig, hier mit diesen Bildformaten und Ultra-HDR und das Ganze. Das hat mich sehr, sehr aufgeregt, aber es gibt hier noch eine andere Funktion, die hat diese Woche für Aufsehen gesorgt, und zwar, dass man hier mit also Fotos zu Videoclips umwandeln kann. Und die kann man jetzt auch als Short-Videos auf YouTube einstellen, quasi ziemlich unkompliziert. Und wie das aussieht, das ist also zumindest in der Demo relativ faszinierend, auch wenn es manchmal ziemlich sinnlos ist. Aber man hat, wie gesagt, zum Beispiel ein Bild, ja, und die AI macht daraus dann Animation. Teilweise mit Sachen, die eben, naja, wie soll ich sagen, ziemlich sinnlos sind. Ja, aber sieht manchmal schön aus, ja, manchmal kann man es dann eben dann doch abspeichern. Oder dann eben, wie gesagt, als Short-Video auf YouTube quasi hochladen. Das ist sehr interessant. Ja, die Funktion, ja, wird die eben als bei mir ankommen? Ich weiß nicht. Ich habe da wenig Hoffnung, aber wenn nicht, dann kann es auch daran liegen, weil ich eben kein AI, kostenpflichtiges AI-Update habe. Also das heißt, ich nutze nur das freie Gemini, und von daher, ich glaube, ob das da jemals kommt, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls in den USA und mit Google Fotos und entsprechend wahrscheinlich diesem Abo für die AI-Dienste kann man eben jetzt mit einem Foto oder aus einem Foto ein Video machen. Ja. Bin gespannt, ob ich das jemals zu Gesicht bekomme für mich. Das ist alles schon ziemlich schade geworden. Früher waren Google-Funktionen für alle da. Ja. Und heutzutage kriegt man vieles schon gar nicht mehr. Wenn nicht zig Voraussetzungen erfüllt sind, das macht dann auch irgendwann auch tatsächlich keinen Spaß mehr. Hm. Qualcomm Snapdragon 8 Elite, da habe ich jetzt gelesen bei Cheers Arena, ja, dass Snapdragon 8 Elite 2 den Dimensity 9500, ja, schlägt, und zwar gewaltig bei der CPU-Taktung. Ich weiß ja nicht genau, ich kann es nicht sagen, welcher Prozessor schneller ist, weil keiner von beiden gibt es in einem Gerät, das schon richtig zur Verfügung steht, also ein echtes Gerät, nicht nur theoretische Werte, die irgendwo von irgendjemand ermittelt wurden, sondern ein echtes Gerät, wo getestet wird. Von daher keine Ahnung, welcher tatsächlich schneller ist, aber die Taktung alleine hat überhaupt nichts auszusagen von der generellen Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ich dachte, wir sind mittlerweile weggekommen von dem Ganzen. Das hat man also beim Computer, beim PC hat man das schnell gelernt. Ja, heutzutage werden die Gigahertz-Zahlen kaum erhöht, aber die Prozessoren werden trotzdem schneller. Ja, genau, weil eben die Prozessortechnik anders wird, das Layout, ja, und die Effizienz wird gesteigert und dadurch wird das Teil eben schneller. Aber jetzt das nach Taktung zu sehen, okay, das ist natürlich ein Faktor, der mit reinspielt. Und trotzdem kann ein niedrig getakteter Prozessor durchaus wesentlich schneller sein als ein höher getakteter Prozessor. Ja, auf jeden Fall. Und von daher weiß ich nicht genau, was GSM Arena mit dieser Aussage hier machen wollen. Normalerweise, ich habe mich ein bisschen gewundert, normalerweise halten die von solchen Aussagen Abstand, die gedeutet werden könnten, als ob hier irgendjemand einen Groll gegen MediaTek hat und hier mit Qualcomm und Snapdragon 8 Elite 2 liebäugelt. Normalerweise sind die da relativ neutral, was die da in die gefahren ist, ich weiß es nicht genau, aber wir werden sehen, wenn die ersten Geräte, die echten Geräte rauskommen mit den echten Chipsätzen drin, dann werden wir es sehen und dann können wir auch im Praxistest gucken, ob und wie schnell der Snapdragon 8 Elite 2 mal wieder runtertaktet, weil er schon kocht, wie verrückt, ne? Die Bratpfanne 8 Elite 2. Seit dem Snapdragon 888 ist eigentlich immer die Frage, nicht wie schnell ist der Prozessor, sondern wie lange kann er überhaupt annähernd performant arbeiten, ohne dass der Prozessor runtergetaktet wird. Das ist die wahre Frage. Ja, die Pixel 10 Serie, die ist jetzt im Play Store geleakt worden. Zuvor kamen ja schon viele andere Gerüchte raus und um diesen Gerüchten ja vorzugreifen oder entgegenzutreten, hat man dann auch offiziell, also Google, ja, ein Video veröffentlicht vom Pixel 10, also ne, wie das aussehen soll. Und da ist mir eins bewusst geworden, das ist auch das Thema der Woche. Damit ist so eine Ankündigung von Google Pixel 10 eigentlich geplatzt, gefloppt, ja, weil ich habe jetzt null Spannung mehr, ich habe jetzt null Bock mehr auf diese Vorstellung von diesem Gerät, ja, das Spannendste ist weg, eigentlich bleibt nur noch die Hoffnung, dass nicht der Prozessor drin ist, der bei den Leaks eben genannt wurde, weil der wäre nämlich so grottenlangsam, dass es schon fast wieder peinlich ist. Aber ich glaube nicht, dass es da eine große Überraschung gibt und genau das ist das Problem. Google muss endlich lernen, Spannung zu erzeugen bei ihren Produkten. Nicht einfach so pro forma Sachen raushauen, ja, und zu viel rausgeben an Infos. Und auch nicht so auf Leaks groß reagieren. Lass doch die Gerüchteküche brodeln, das macht doch Spaß. Aber es darf keine Bestätigung geben oder keine offiziellen Dinger. Das ist schlecht. Und jetzt noch dieser Fauxpas, dass das im Play Store geleakt wurde, das ist doch ein großer Mist. Die Gerüchte gehen ja schon lang um, dass es Google absichtlich macht und auch andere Firmen lancieren da absichtlich Gerüchte, aber das ist dumm. Das ist dumm. Wenn man eine Sache gezielt lanciert, ist es ein Ding, aber wenn man hier zu viele Informationen rausgibt, was soll ich mich jetzt noch freuen auf diese Google-Ankündigung? Hä? Was? Das ist echt schade und das verdirbt einem die Lust einfach. Und ich glaube, man sollte das nicht unterschätzen. Für viele Technikfans ist es wichtig, dass so eine Spannung aufgebaut wird. Die kaufen sich das Handy nicht, weil sie es brauchen. Sorry, ich brauche das nicht. Ich könnte hier mit vielen Geräten könnte ich noch rumarbeiten, ja. Aber ich will was anderes haben, ich will was Neues haben, ja, was Besseres haben, was Aufregendes haben, ja. Und wenn ich dann hier sehe, ne, dass dann zum Beispiel wieder das Pixel XL, das könnte zum Beispiel noch Überraschung sein, aber angeblich soll das Pro und Pro XL, ja, nur in dieser Obsidian-Variante geben. Also, können sie es so schön nennen, wie sie es wollen, in Grau. Sind wir wieder auf Mausgrau zurückgegangen? Alter Herr Verwalter, ich möchte doch immer wieder Farben haben, Farben. Ja klar, da wird sowieso ein Case drauf gebatscht, ja. Aber da muss ich es noch nicht mal bereuen, dass da ein Case drauf kommt, weil ein graues Handy, was kommt als nächstes? Betondesign? Ach so, halt, das ist ja gerade wieder total in, aber nur in Wohnungen, nicht als Smartphone, gell? Also ich verstehe es nicht genau. Sind die Leute alle jetzt Spießer geworden oder was? Oder nehmen die grundsätzlich zu viel LSD, dass die ein graues Gerät machen und dann gucken, oh, guck mal, was geile Farben. Oh. Hey. Also nee, wirklich, ich möchte Farben haben. In welcher Farbe gibt es ihr Smartphone? In Grau. Ja, tut mir leid, das ist keine Farbe. Ja? So, das ist nur ein Grauton. Ja, kennt ihr, Schwarz und Weiß sind keine Farben. Es ist zum Mäusemelken. Ja, es könnte wahnsinnig werden. Also das heißt, wer ein gutes Smartphone will oder die beste Version von diesem Gerät will, ja, ich weiß nicht, ob das ein gutes Smartphone ist, das werde ich erst zeigen mit dem Prozessor, aber wer das Pro XL möchte, also die Top of the Line, ja, dann müsst ihr schon so Spießer veranlagt sein, weil das nur in Grau gibt. Alter Schwede, das gibt's doch nicht sowas. Alright. Aber so ist es, also die billigen Dinger, die gibt's dann zumindest noch in anderen Farben wie Frost, ne, also weiß, ne, aber immerhin Indigo und Lemongrass, also Indigo, Blau, okay, würde ich mir noch gefallen lassen, Lemongrass, bisschen grünisch, das wäre das, was ich dann gerne hätte, ja, das wäre gut, aber, tja, natürlich würde ich mir niemals das kleine Modell holen, das Pixel 10. Was soll ich mit diesem briefmarkengroßen Display? Ja, ist wieder ein anderes Thema, aber also wenn schon ein Pro XL natürlich, in Blau bitte. Oder in, noch besser, in Lemongrass. Oder in Purple. Oder in Giftgrün. In Mamba-Grün, genau. Ja, das wäre doch was. Ja, oder Mikuhatsune Cyankali. Ja, das wäre doch was. Nein, aber egal. Tja, so ist es halt. Ne? Ich weiß nicht, was bei Google los ist. Die waren auch mal farbenfroher, aber naja, ich weiß nicht. Gut, je nachdem. Aber das Farben ist ein Thema. Diese Spekulationen sind schön, aber bitte nicht bestätigen. Und nicht aus Versehen leaken im Play Store. Die Freude ist weg. Ich weiß nicht, am 20. August hier 10 Uhr am Morgen nach Pacific Time, keine Ahnung, ist es genau sowas hier, diese Ankündigung, ja, nimmt endlich GMT Und damit ist es gut, aber egal, nächstes Thema. Jedenfalls das, wie ich da jetzt spannend noch diese Veranstaltung verfolgen möchte, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß ja eh, was gezeigt wird. Ein Midrange-Gerät im Preis von einem High-End-Gerät mit einer tollen Kamera in Grau. Gut. So, dann Xiaomi bringt jetzt zur Konkurrenz von Google TV Streamer einen neuen TV-Stick raus mit 4K Second-Gen-Version und damit möchten sie gegen diesen Google TV Streamer ankämpfen. Während der Google TV Streamer ja schon ein richtiges Gerät jetzt wieder geworden ist, ja, das man irgendwo hinstellen muss, bleibt der Stick einfach ganz klein hinten am TV-Gerät. Und dort baumelt er runter am HDMI-Anschluss sozusagen. Und zur Stromversorgung muss das Ganze an einen USB-Anschluss angeschlossen werden. Und damit kann man dann eben Sachen machen. Nämlich alles das, was man mit dem Google TV machen kann, ist Google TV ist drauf. Und damit kann man eben alle möglichen Streaming-Services nutzen, Netflix, Prime Video, Disney Plus, Crunchyroll oder ähnliches, alles ist da auf Google TV, alles was ihr auf Google TV bekommt, könnt ihr auch damit machen und natürlich auch diese ganzen Spiegelungsfunktionen wie eben Chromecast etc. alles möglich. Dabei hat eben dieser 4K-Stick, wie der Name schon sagt, eben bessere Auflösung als bisher und das ist auch wichtig, dass er eben solche Sachen wie hat wie Dolby Vision, HDR 10 Plus, ne, da ist es wieder HDR, Dolby Atmos, DTS X Support und Wi-Fi 6 Support, damit der natürlich auch gut angebunden ist mit dem Wi-Fi. Leider hat das Teil keine Möglichkeit, so wie ich das sehe, mit Ethernet verbunden zu werden. Das ist ein bisschen schade. Gerade bei solchen Streaming-Devices, die mit Wi-Fi 6 arbeiten, ist für mich eigentlich, oder eben die schnelle Datenleistung brauchen, ist für mich eigentlich unverzichtbar, dass auch ein Ethernet-Anschluss vorhanden ist. Ich weiß nicht, ob es da hier vielleicht über die USB-Schnittstellen einen Adapter gibt, wo man dann über Ethernet reingehen kann. Da gibt es durchaus Geräte, die das können. Das Problem ist nämlich, Wi-Fi 6 ist normalerweise im 5 GHz Bereich und wenn dann ein Flugzeug drüber fliegt, das Radar anhat, habt ihr für 10 Minuten erstmal keinen Stream mehr. Und stellt euch mal vor, ihr guckt gerade einen spannenden Film, da kommt so ein blödes Flugzeug oben drüber und weil die ja bevorrechtet sind, schaltet der Router 10 Minuten lang in den Radarmodus. Und wenn der dann der nächste kommt oder der immer noch rumkurft da oben, dann gibt es wieder 10 Minuten und so weiter und so weiter. Das ist äußerst frustrierend und das habe ich schon relativ oft gehabt hier. Bei mir, so kann ich kein TV gucken. Sorry, so kann ich nichts gucken. Das geht nicht. Gut, dafür ist der Preis natürlich sehr gut. 50 Euro nur. Ja, und ist auch in Europa verfügbar. Also wer sich da als Alternative für das interessiert, für das Google TV, der kann da mal gucken. Ich werde jetzt nochmal schnell nachgucken, ob es da irgendwas bekannt ist schon, ob es da einen Zusatz gibt. Oh, die Magie des Podcastings. Ich habe schnell geguckt, ja, was ziemlich lange gedauert hat. Aber jetzt kann ich auch sagen, ja, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, die könnten USB-Adapter anschließen, einen Ethernet-Adapter über USB. Dabei kann es zum Beispiel auch so eine kleine, wie sagt man das, so ein Dongle sein, den es da jetzt gibt, zum Beispiel für Smartphones an einen Monitor anzuschließen oder ähnliches. Auch das geht dann, wenn dort ein Ethernet-Anschluss vorhanden ist, einfach da dran machen per USB und dann geht. Es braucht allerdings eine zusätzliche Stromversorgung, ganz klar. Das heißt, es braucht einen Stromeingang bei dem Adapter, der eben auch genug Strom liefert an das Gerät und eben einen Ethernet-Port hat, dann geht es aber, ist möglich. Das ist sehr, sehr schön. Also kann man das auch damit machen. Dann kommt dieser Adapter eventuell noch dazu, wenn ihr jetzt schon sowas rumfliegen habt. Ich habe hier so zum Beispiel so zwei Stück immer rumfliegen bei mir hier, weil ich das auch brauche für die Smartphones und das könnte ich dann eben dort super gut verwenden. Gut, also Xiaomi macht es möglich hier mit dem Streaming. Das ist gut für wenig Geld, also als Alternative gar nicht so übel. So, RCS wird ja immer, wichtiger, komischerweise, ja. Ihr kennt ja die Geschichte, ne, mit Apple und RCS und jetzt haben die RCS und alles Mögliche dabei. Ist eigentlich jedes Standard-Chat-Programm besser als RCS, aber ist okay, wenn's eben gemocht wird. Ich bin ja immer wieder fasziniert davon, wie sich die Menschen sträuben, eine App zu installieren. Ja, wenn sie schon eine total bescheuerte andere App haben, die sicherheitstechnisch eine Katastrophe ist. Naja, was macht man dann eben als Kompromiss für die Leute? Naja, gut, die können dann wenigstens noch SMS empfangen und besser RCS, ja, für die, die eben ein Apple-Gerät haben und noch nicht herausgefunden haben, dass es sowas wie Signal oder Line gibt, das millionenmal besser ist als das integrierte System von Apple oder RCS. Dann kann man eben hier das nutzen und es kommt halt jetzt anscheinend immer häufiger zum Einsatz, nachdem es Google voll unterstützt, weil sie ja noch nie einen Messenger richtig hinbekommen haben und Apple jetzt auf Druck von überall her das auch unterstützen. Und deswegen ist es interessant, wenn Verbesserungen kommen, ja, wie zum Beispiel, dass bei RCS V3.1, dass jetzt zum Beispiel Voice-Nachrichten deutlicher sind, besser sich anhören, weil ein neuer Codec benutzt wird. Und hiermit wird auch der XHE-AAC Audio Codec dann unterstützt, was eben eine wesentlich bessere Soundqualität bringt bei diesen Voice-Messages. Und ja, Voice-Messages sind ein Ding, ja, auf jeder Plattform, die was auf sich hält, denn manchmal ist es ziemlich praktisch, ja. Ich nutze zwar bei Line nicht so häufig, aber habe es auch schon mal ein paar Mal genutzt, um Hintergrundgeräusche aufzunehmen, ja. Zum Beispiel, da hört er mal den Lärm an, ne, mal kurz Richtung, ne, der Lärmquelle gehalten und dann weiß das Gegenüber, was ich damit meine und warum ich so genervt schreibe. Ja, genau. Also das ist gut, wenn es solche Verbesserungen gibt, da gibt es nichts dagegen zu sagen. Ich nutze weiterhin als mein Hauptmessenger Line und als Ersatzmessenger Signal. Wenn ich, also über RCS kriege ich eigentlich nichts, weil ich meine Nummer normalerweise nicht rausgebe und von daher kommt dort auch nichts an und alle, die ich kenne, haben Line installiert in meinem privaten Bereich und deswegen ja, so ist es halt. Gut, dann Exynos 2600, das könnte ein kleiner Lichtblick sein als Konkurrenz noch zum Snapdragon 8 Elite, nicht Elite 2, sondern zum Elite. Samsung hat ja in der letzten Zeit auch Probleme gehabt mit der Entwicklung von Exynos-Prozessoren, können einfach nicht mithalten. Jetzt haben sie diesen Prozessor und der soll jetzt eben so schnell sein wie der Snapdragon 8 Elite, ja sogar eine bessere GPU-Performance bieten als der Snapdragon 8 Elite. Und damit hat natürlich Samsung jetzt sowohl eine ziemlich positive Sache erreicht, aber auch gleichzeitig eine ärgerliche. Nämlich, das ist der Prozessor, der jetzt bald, naja, nicht mehr eben der beste oder der Flaggschiff-Prozessor ist, sondern da wird schon wieder veraltet sein. Das Snapdragon 8 Elite 2 ist ja jetzt schon bald im Anmarsch. Und damit haben die wieder keinen aktuellen Prozessor, den sie irgendwie in ihren besten Phones einsetzen könnten. Also auch hier ist dann die Frage, wo setzt Samsung diesen Prozessor denn ein? Also auf dem Samsung S26 kann der nicht eingesetzt werden. Da muss ein Snapdragon Elite 2 Prozessor rein oder ein Prozessor, der so schnell ist wie ein Snapdragon 8 Elite 2. Ja. Aber eben nicht das von letztem Jahr. Tja, so ist es. Also ziemliche Zwickmühle. Aber schön, dass sie jetzt halt so einen performanten Prozessor jetzt haben in der Entwicklung. Das ist doch schon mal was. Ja. Jetzt muss nur noch geschaut werden, eben ja, für was für Geräte die es benutzen können. Einige Mid-Range-Geräte in der nächsten Zeit vielleicht. Ja, mal gucken, das wäre doch was. Weil klar, was einmal High-End war, ist jetzt dann nächstes Jahr Mid-Range. Ne? So sieht's aus. Ja, kann man durchaus so sagen. That's reality. Und nun denn, ich bin gespannt jedenfalls. Die Entwicklung ist notwendig. Es braucht mehr Konkurrenz. Alleine MediaTek und Snapdragon reicht nicht. Ich sage, man braucht immer noch einen dritten. Wir sehen das ja auch hier bei den Smartphones. Generell iOS und Android, die zwei Systeme, jetzt machen die alles unter sich aus. Im Prinzip, naja, die haben schon für gewisse Konkurrenz gesorgt und es gab schon ein Rennen, aber jetzt sind beide so ein bisschen abgeflacht. Ja? Und ja, der eine nimmt von dem anderen so eine kleine Idee, dann nimmt der wieder von dem eine kleine Idee und irgendwie ist fast alles schon das Gleiche. Das muss man ehrlich sagen und das finde ich ziemlich schade und da käme ein Dritter auch ganz gut. Schade, ehrlich gesagt, ich bin kein Microsoft-Fan, aber das hätte der ganzen Industrie gut getan, wenn es noch ein starkes drittes System gegeben hätte. Ja? Das wäre nicht schlecht gewesen, aber so, tja. Nun denn, aber hier bei den Prozessoren brauchst du es auch. Ein dritter Player wäre nicht schlecht, dann geht es so richtig rund, weil dann kann man erst von richtiger Konkurrenz sprechen und die könnten auch mal dann für Überraschungen sorgen. Im Moment gibt's kaum Überraschungen. MediaTek, der Mensti, ist der bessere Prozessor und Snapdragon 8 Elite ist der meistverkaufte Prozessor, also in den meisten Geräten sind mit Snapdragon 8 Elite Prozessor drin. Das ist die Realität und ich glaube, solange da kein Dritter auf den Markt kommt, der wirklich was zu reden hat, dann wird es auch so bleiben. Ich meine, Xiaomi hat ja den X-Ring 01 gemacht, der ebenfalls in diesem Bereich sogar schneller als das Snapdragon 8 Elite ist. Das lässt dann hoffen, vielleicht haben wir ja bald 4 oder 5, wobei Xiaomi geben die Prozessoren an andere raus. Ja, das ist unklar, bis jetzt wohl nicht. Und dennoch, alles, was ein bisschen die Prozessorwelt auf Trab bringt, ist herzlich willkommen. So, jetzt gucke ich noch, was wir da auf der Liste haben. Schlechte Nachrichten für Samsung-Fans, die Custom-ROMs oder Ähnliches installieren wollen. Der Bootloader Unlock wird weltweit mit One UI 8 abgeschafft. Es ist ruhig geworden. Deswegen weiß ich ehrlich nicht, ob das wirklich groß von Interesse ist für die meisten. Das war mal ein Riesending. Jeder wollte ein unlockable Bootloader haben, ja, aus was für Gründen auch immer. Und irgendwann gab es kaum noch Geräte, aber Samsung, da konnte man den Bootloader immer noch entsperren. Ja. Auch wenn das natürlich Konsequenzen hat, denn mit entsperrten Bootloader werden einige Programme nicht mehr funktionieren, einige Apps. Vielleicht ist deswegen auch ruhig geworden, weil dann hat man eben nur noch ein halbes Handy, wenn man bestimmte Sachen machen möchte. Aber trotzdem, es gibt ja die Custom-ROM-Szene und die ist gar nicht mal so klein. Ja? Vielleicht weit, weit, weit weg vom Mainstream, aber diese 1-2%, die machen das auch ganz enthusiastisch und verfolgen eben hier eine ganz andere Philosophie, was eben die Benutzung von diesen Smartphones betrifft, da ist es vielleicht auch nicht so schlecht, wenn die Banking-App mal nicht funktioniert, ja, weil das die weniger interessiert. Ja. Also Massenmarkt untauglich, ja, okay, aber es gibt halt auch Menschen, die nicht in Massenmarkt brauchen. Die pfeifen auf den Massenmarkt. Ja. Und die hatten bisher die Möglichkeit, eben mit Samsung den Bootloader zu unlocken und dann eben alles Mögliche damit anzustellen, was so nicht geht. Damit ist es tatsächlich mit One UI 8 dann vorbei. Und das ist schon ein ziemlicher Schlag in die Magengrube für diese Leute, dass so ein großer Player wie Samsung jetzt das, diese Möglichkeit den Leuten nimmt. Die Gründe, warum das Samsung macht, sind unklar. Es wird spekuliert, dass es eventuell rechtliche Probleme sind, die auftreten können. Ja, ihr wisst ja, was passiert, wenn einer, ja, egal ob es passieren kann, es ist nur rein hypothetisch, ja, was passiert, wenn einer ein Custom-ROM installiert und dann fackelt der Akku ab? Ja, dann heißt das Samsung-Akku ist abgebrannt. Ob das dann wirklich eine Rolle für die Leute spielt, übrigens auch legal eine Rolle spielt, ja, vor Gericht, ob da ein separates, ein unabhängiges System drauf war oder nicht, ja, spielt keine Rolle. Nicht, dass das System irgendwie was damit machen könnte. Oder könnte es? Naja, theoretisch schon. Ja, aber das ist reine Hypothese natürlich. Nur, ihr seht, da sind dann zum Beispiel rechtliche Fragen, die geklärt werden wollen, und vielleicht will Samsung da auch auf Nummer sicher gehen. Oder es haben welche den Bootloader entsperrt und haben dann festgestellt, oh Mist, jetzt gehen meine Banking-Apps nicht mehr, ja, was soll ich denn jetzt tun? Und das hat vielleicht zu Reklamationen geführt, dass die das vielleicht auch da eindämmen wollen. Trotzdem finde ich das ziemlich blöd. Man hätte das doch auch anders vielleicht machen können, so dass man zum Beispiel als Pro-Nutzer, wenn man es eben unbedingt will und weiß, was man tut, ja, dass man das eben von Samsung trotzdem noch eine Möglichkeit kriegt, eben zum Beispiel per Beantragung, ja, mit einem Code oder ähnliches, den Bootloader freizuschalten. Aber das wird wohl so nicht gehen. In den USA ist das Feature auch schon raus, ja, also es ist schon weg. Und das ist eben, das betrifft die Galaxy S25 Beta Builds und die Stable One UI 8 Software für Z Fold 7 und Z Flip 7. Und damit ist natürlich, ja, ziemlich, also das wird nur Unmut geben, denke ich, bei den Custom-ROM-Fans. Und zu Recht, würde ich sagen. Muss eigentlich nicht sein, finde ich. Okay, dann Pokémon TCG Pocket, da wird eine große Erweiterung erwartet, ja, und zwar soll das schon ab 30. Juli kommen, also so quasi übermorgen. Das geht richtig schnell, fast schon wieder zu schnell. Ich habe immer noch nicht genug Evoli-Karten gesammelt vom Evoli-Hain, also da kommt man ja gar nicht hinterher. Naja, okay, jedenfalls es gibt hier die Themenerweiterung und da war Ho-Oh und Lugia zu sehen in einem in solchen Werbebildern, ja, und offenbar soll der Name auch Weisheit von Meer und Himmel auf Englisch Wisdom of Sky and Sea heißen, und das ist schon ziemlich interessant, natürlich mal wieder. Auch Baby-Pokémon sollen kommen, also das heißt die kleinen, die Jungfassungen von den Pokémon, zum Beispiel bei Pikachu ist es Pichu. Ja. Und auch die sollen bei TCG Pocket ankommen. Und damit wird halt wieder einiges erwartet. Aber das wird ein größeres Update geben, also eine größere Erweiterung für TCG Pocket. Man darf also gespannt sein. Ja, zum Schluss komme ich zur App der Woche. Und weil wir gerade von Pokémon gesprochen haben, ihr ahnt es vielleicht schon. Es ist ein neues Pokémon-Game rausgekommen, ja. Pokémon Friends heißt das Ganze. Und das ist ein kleines Puzzle Game. Täglich Puzzles, ja, Daily Challenges, ja, werden euch da angeboten in der App für Android, übrigens auch für iOS. Und damit könnt ihr dann in kleinen Rätseln, ja, also am Anfang sind die wirklich, also wirklich extrem leicht. Ich hoffe, die werden noch ein bisschen heftiger, wenn man mehr spielt damit. Dann könnt ihr mit den erworbenen Sachen, zum Garne kriegt ihr dafür, und da könnt ihr dann sogenannte Plushies, ja, also Plüschies, ja, deutsch übersetzt Plüschies, bekommen, die ihr dann in eurem Raum, in eurem virtuellen ablegen könnt. Die sehen wirklich toll aus, ja, diese Plüschies, wie gehäkelt oder gestrickt sehen die aus, richtig genial. Und da ist natürlich die Motivation, dann möglichst viele Plüschi-Pokémons zu bekommen, ja, richtig lustig. Aber wie gesagt, die Rätsel, wenn ich das so richtig sehe, auch die Vermarktung von dem Ganzen, ja, dann sehe ich wohl, dass das für die Kleinen gemacht ist, also für kleine Kinder. Aber ich habe die Hoffnung, dass eben die diese Puzzle noch etwas schwieriger werden. Ja, ich habe schon einen leichten Anstieg gemerkt in den ersten Stunden. Und das machte riesen Spaß für mich, natürlich als Pokémon-Fan ganz klar. Und ich denke, da wird es auch hinauslaufen draus, dass die merken relativ schnell, dass das Teil auch von Erwachsenen benutzt wird, die nach neuen, schwierigeren Rätseln verlangen. Und das wird sicherlich kommen. Eine Sache ist, also damit ist natürlich die App der Woche absolut schon mal gesichert, ja, also ganz klar, ultimativ Pokémon Friends, ne, was anderes konnte es diese Woche nicht sein. Es gibt eine kleine Schattenseite bei dem Ding, es gibt hier, also die normalen Puzzles, die ihr täglich bekommen könnt, sind einige, also ich hatte da Probleme da längere Zeit zu zocken, zumindest am Anfang. Ja, kann sein, dass sich das mal ändert. Es wird ziemlich schnell klar, dass wenn ihr das volle Potenzial haben möchtet, möglicherweise heißt dann auch, okay, wenn ihr die schwierigeren Rätsel haben wollt, dann müsst ihr das machen. Dann müsst ihr ein Abo abschließen, beziehungsweise freischalten. Und ich gehe jetzt mal hier in den Shop. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also zunächst mal gibt es ein haben die das Abo rausgenommen? Okay, also es gibt hier verschiedene Pakete, ja, wo da mehr Rätsel, Spaß, Set 1, Set 2, ja, Basisset, mehr Rätselspaß Set 1 und 2 im Bundle und natürlich das Kombipaket mit allem drum und dran, das heißt Basisset, das mehr Rätselspaß Set 1 und Set 2 zusammen für 39,99 Euro. Also das müsstet ihr berappen, wenn ihr alles haben wollt. Ja. Und ich weiß leider nicht, und das ist halt besonders schade, ob da dann eben kompliziertere Rätsel mit dabei sind, nur dann würde das Sinn machen, so viel Geld auszugeben. Ja, ist eine Frage, die wird zwar in der nächsten Zeit wohl beantwortet werden von Leuten, die das eben kaufen, aber ich finde es trotzdem ein bisschen schade, dass es nicht ein bisschen deutlicher kommuniziert wird, was jetzt eigentlich hier das Ganze bedeutet. Ja. Jedenfalls Spaß machen tut es allemal, dieses Spiel. Ich mache es jetzt mal im Hintergrund zu, schon fange ich noch an zu zocken. und deswegen denke ich auch, könnte mit etwas Glück hier die Firma, die das macht, einsehen, ja, dass das vielleicht nicht nur für die Kleinsten sein soll, sondern auch für ältere Spieler und dann eben auch ein bisschen härtere Rätsel bringt, weil die sind wirklich jetzt, also zumindest die, wo ich jetzt am Anfang hatte, nicht besonders fordernd und das muss noch besser werden, denke ich mal. Ansonsten, wie gesagt, ein toller Spaß, weil es auch erstmal so anzugucken ist, kein Problem. Und es ist Pokémon, mehr brauche ich nicht zu sagen. Und dann auch noch ein Plüschi-Pokémon, gehäkelt, gestrickt Pokémon. Ich weiß nicht, was besser ist hier, das in seinem virtuellen Raum zu platzieren. Einfach genial. Also App der Woche, Pokémon Friends, jetzt kostenlos im Play Store. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Danke, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt auch heute ein paar interessante Themen wahrgenommen. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast nicht vergessen oder auf YouTube unter dem Artikel. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss!